real thing. Let's get to the real, to the real. Aus den Tiefen des Untergrunds kommt Donnergrollen runter. Jungs, wenn ihr euch verseht, schlag ich zu und das im wunden Punkt. Meine Artillerie ist Lungenkunst, die langsam durch den Nebel zieht. Ich fokussiere mein Ziel, welches langsam aus dem Nebel zieht. Komm, lach ruhig über mich, doch sei dir sicher, Jung, ich trete Minen. Da ich ein Mensch von Wortgewalt, wir sprechen gleich dein Säbel ziehen. Wenn ich rappe gleich das Dynamit, gelegt in einem Hinterhalt. Schmeiß dich schnell ins Korn, bevor du dich vor meiner Flinte zeigst. Rap ist für dich nur Schinderei, wie 15 Stunden Tagesmarsch. Für mich ist Rap nichts anderes als den ganzen Tag im Panzerfang. Lauf jetzt los mit dem Antalarm, der Hiccup der Rapper mit Rang und Namen. Feuersalben, bam, bam, bam, Rap ausgreift wie Masterplan. Geh in Deckung, Kamerad, und ab an deine Grenzen tritt. Flächendeckend fall ich ein, such mein Ziel und sprenge. Ist der Typ, der durchs Gelände pirscht, ist der dich nach unten reißt. Schieß mit Rhymes, trifft dich hart, sodass du nach rein im Sand schreist. Marschier, geh mir aus dem Weg, ich brech die Ruhe vor dem Sturm. Kameraden, ich hab nachgeladen, greif zum Mikrofon. Niemand kann mich stoppen, Bombenkrater pflastern meinen Weg. Begib dich auf die Fahnenflucht, weg vom Kriegsgebiet. Ich marschier, geh mir aus dem Weg, ich brech die Ruhe vor dem Sturm. Kameraden, ich hab nachgeladen, greif zum Mikrofon. Niemand kann mich stoppen, Bombenkrater pflastern meinen Weg. Begib dich auf die Fahnenflucht, weg vom Kriegsgebiet. Mein Rap rollt nach vorne und aufhaltsam wie ein Kettenpanzer. Die erste Line vor mir, die sitzt, du brauchst sie nicht verstecken, Punker. Ich werde dich zerfetzen wie Granatenhagel, eine Stadt. Deine Rhymes sind klar, der Hemmung, meine Pumpen bleiben Arsch. Kommt einer, der das Mic anfasst und darum mir das Sagen hat. Drum nennen wir's beim Namen, nenn mich einfach Major Fabel. After dich mein Auftritt panisch macht, nennt man dich Kanonenfutter. Und da mein Flow dich nicht zerstören, lass besser deine Tore runter. Ich schieß nicht übers Ziel hinaus, ich hol dich nur von oben runter. Lasse dein Mic liegen oder hast du Katastrophenhunger? Salutier im Gleichschritt und vergiss schnell deinen Push-Versuch. Ich mache keine Gefangenen, Junge, zieh mal hier dein Leid. Und wenn du's auch mit Blei versuchst, tust Missile Rhymes hinauf. Dein Haupt präzise Infrarot-Anpeilung, nur ein Laut und du bist Staub. Hol schnell die Zahnbürste raus, denn du darfst Latrine putzen, während ich die Schlacht anführe und deine Rap-Elite stutze. Ich marschier, geh mir aus dem Weg, ich brech die Ruhe vor dem Sturm. Kameraden, ich hab nachgeladen, greif zum Mikrofon. Niemand kann mich stoppen, Bombenkrater pflastern meinen Weg. Begib dich auf die Fahnenflucht, weg vom Kriegsgebiet. Ich marschier, geh mir aus dem Weg, ich brech die Ruhe vor dem Sturm. Kameraden, ich hab nachgeladen, greif zum Mikrofon. Niemand kann mich stoppen, Bombenkrater pflastern meinen Weg. Begib dich auf die Fahnenflucht, weg vom Kriegsgebiet. Real.